Auf Sie. Das liebenswerte und höchst begehrenswerte Mädchen. Auf Sie. Möge es unsere Freundschaft stärken, dass wir sie gemeinsam verloren haben. Eine Fledermaus. Nicht! Ich will ihn einlassen. Einlassen! Das wirst du nicht tun. Dann muss ich hinaus. Es ist gut, Lucy. Sie ist weg. Komm, komm, komm. Leg dich gleich hin, Liebste. Komm. So, ja. Nimm meine Hand. Ja, und jetzt schlaf wieder. Es ist alles gut. Lucy, wo bist du? Der Schlüssel? Oh, Lucy, wo bist du? Ich muss sie suchen. Ich muss sie suchen! Eine gute Gelegenheit, ihn dir zu zeigen. Ist er ruhig, Adams? Ja. Er hat nur immer wieder nach Ihnen gefragt, Sir. Es schien ihm so viel daran zu liegen, sonst hätte ich Sie nicht so spät gestört. Es ist fast so, als ob sein Verstand zurückgekehrt wäre, Sir. Danke, Adams. Hier entlang, Quincy. Und keine plötzlichen Bewegungen oder dergleichen. Natürlich. Sehr spät, Doris. Sie müssen mir verzeihen. Und ein Freund? Ganz recht, ein Freund. Aus den Vereinigten Staaten. Den die Neugierde treibt, ja? Die Geistesgestörten in Augenschein zu nehmen, ja? Mein Geist ist aber nicht mehr gestört als Ihrer, Sir. Ich habe gehört, dass Sie sich für Spinnen interessieren. Also ich war in Breiten, in denen es Spinnen in der Größe von Vögeln gibt. Ah. Die sogar Vögel verspeisen. Ah. Ich habe es mit eigenen Augen... Arachnoiden können mir gestohlen bleiben, Sir. Ich sehe keinen Grund, unser Gespräch fortzusetzen, Dr. Seward. Ihr Freund soll gehen. Nanu, Renfield. Ist aber nicht sehr höflich. Mit Höflichkeiten geben sich kleine Leute ab. Und Herrscher. Als Druckmittel. Es hat mich gefreut, Sir. Oder vielmehr nicht. Auf intellektueller Ebene habe ich noch nie viel von Amerikanern gehalten. Haben Sie Whitman gelesen? Whitman, ja, kenne ich. Vielleicht ja ein Plus für Sie. Wir werden später über ihn sprechen. Draußen, wenn man mich entlassen hat. Hier wäre es ein wenig affig. Ach ja? Wieso? Mundgehalten! Ich habe nicht die Absicht, mich mit ihm weiter zu unterhalten. Und mit Ihnen auch nicht, Dr. Seward. Was macht er? Wie ein Hund, der wild wittert. Mr. Renfield? Immer noch da? Hey, verschwinden Sie! Der Meister ist nahe! Der Meister ist nahe! Der Meister Renfield? Weg! Weg! Gehen Sie! Gehen Sie! Gehen Sie! Ruhig Sie, ganz ruhig, ganz ruhig! Seine Augen! Mein Gott! Ganz ruhig! Hinaus! Der Sturm hatte sich ein wenig gelegt und der Mond schien jetzt heller durch die aufgerissenen Wolken. Die Ruinen der Abtei zeichneten sich ab und da war sie, an unserem Lieblingsplatz. Halb zurückgelehnt, schneeweiß im silbrigen Licht. Bevor eine Wolke den Mond wieder verdunkelte, sah ich hinter ihrer Bank eine große dunkle Gestalt über sie gebeugt. Mensch oder Ungeheuer vermochte ich nicht zu sagen. Die Gestalt hob den Kopf und ich sah ein bleiches Gesicht und darin rote, glühende Augen. Ich rannte zwischen den Grabsteinen des Friedhofs auf Lucy zu. Als ich sie erreichte, war sie allein, den Kopf weit nach hinten gelehnt. Lucy, was ist mit dir? Wie kalt du bist. Hörst du mich? Oh, Lucy. Lucy, komm mit mir nach Hause. Lucy, komm! Wie lange geht das schon so? Die Nacht über war er ruhig, Sir. Und auch heute früh war nichts Ungewöhnliches zu bemerken. Die Stimmung schlägt manchmal sehr schnell um, in beide Richtungen. Du führst ein aufreibendes Leben, Jack. Ich bewundere dich. Irgendein Anzeichen, Adams, was die plötzliche Veränderung ausgelöst hat? Schwer zu sagen, Sir. Ich war mit ihm im Garten bei seinem kleinen Beet. Nach einer Weile deutete er durchs Torgitter nach draußen, fing an zu zittern und etwas vor sich hin zu murmeln. Schließlich begann er zu schreien, lief los und wollte hinaus. Er hielt immer noch die Grabgabel in der Hand, Sir. Ziemlich gefährlich. Was gab es auf der Straße? Anscheinend bekommen wir Nachbarn. Nebenan, im Haus Carfax, ist ein Fuhrwerk vorgefahren. Auf das hat er fuchtelnd gedeutet und... weiß nicht, Sir, es hörte sich an wie... Der Meister, der Meister. War froh, dass Jonas und Perks erschienen sind. Sie haben ihn festgehalten, bis ich ihm die Zwangsjacke verpasst hatte. Gut, Adams, gut. Öffnen Sie jetzt. Ich will mit ihm sprechen. Ich habe einen Brief bekommen. Oh, Mina, wie schön. Geht es Ihnen gut? Aus Exeter, von Mr. Hawkins' Kanzlei, in der er arbeitet. Ja, setz dich doch, Kind. Nein, nein, man hat ihn gefunden. War er denn verschollen? Man hat die Kanzlei verständigt. Aus Budapest, wird von Nonnen betreut in einem Hospital. Sein Geist war verwirrt, zeigt jetzt Anzeichen der Besserung. Oh. Armer Jonathan, ich muss zu ihm. Hört sich an, ja, als könnte er dich brauchen. Der gute Mr. Hawkins hat offenbar schon alles vorbereitet. Fahrkarten besorgt. Am Montag von Hull nach Hamburg, von dort mit dem Zug über München nach Ungarn. Aber Mina, so ganz allein? Die Schwester meint wohl auch, dass es Jonathan hilft, wenn ich komme. Natürlich. Und wie romantisch. Mina auf dem Weg zu ihrem Angebeteten. Ein Abenteuer. Verzeihung, Ich muss mich einen Augenblick besinnen. Bin gleich zurück. Ich komme mit dir. Meine liebe Lucy, merkst du denn nicht, Mina will allein sein? Geh an die frische Luft, Kind, und denke nach. So plötzlich ist das alles. Liebe Mrs. Westenra, danke, Lucy. Tausend Gefühle stürmten auf mich ein. An oberster Stelle stand die Freude, meinen so lang vermissten Verlobten in Sicherheit und in guten Händen zu wissen. Aber was mochte sein Befinden verursacht haben? Unter all dem hatte ich nicht bemerkt, dass es schon spät war, als ich mich wieder unserem Ferienhaus am Crescent näherte. Ich schaute hinauf und sah Lucy am offenen Fenster unseres Zimmers sitzen. Wartete sie auf mich? Ich hob die Hand und wollte ihr zuwinken, als ich im Licht des Mondes, den eine Wolke gerade freigab, eine Gestalt sah, die auf dem Sims kauerte und sich über sie beugte wie eine Woche zuvor auf der Bank. Lucy hatte den Kopf zurückgelehnt. Lucy? Lucy? Müde. Ich bin so müde. Oh, komm sofort ins Bett. Du bist ja eiskalt, Liebste. Was hast du denn am offenen Fenster gemacht? Schön unter die Decke. Schlafen. Was hast du da gemacht, Lucy? Sag es mir. Nichts, nichts. Lass mich schlafen. Warum greifst du dir an den Hals? Hast du Halsweh, Lucy? Schlafen. Wie blass du bist und schwach. Oh, Lucy, was ist los mit dir? Schwester. Wollen Sie sich nicht ausruhen von der langen Reise, bevor Sie ihn sehen, Miss Murray? Nein. Nein, bitte. Es geht ihm schon viel besser. Er ist natürlich immer noch blass und ermüdet schnell und manchmal befallen ihn noch die alten Schreckensbilder. Der Friede in diesen Mauern muss ihm sehr geholfen haben. Gott hat geholfen, Miss Murray. Hier, er weiß, dass Sie kommen. Gehen Sie jetzt hinein. Ich bin in der Kapelle. Jonathan? Da bin ich. Wenn ihr mich jetzt bitte entschuldigt, meine Lieben, ich muss mich ausruhen. Natürlich, Mrs. Westenra. Noch einmal, ich freue mich sehr, dass Sie zu uns gekommen sind, Dr. Seward. Die alte Gewohnheit wieder aufgenommen haben. Und ich weiß Ihren Besuch umso mehr zu schätzen, als meine Tochter. Mama. Überanstrenge dich nicht, Kind. Nein, Mama. Also, Lucy? Arthur hat sie geschickt, Jack. Ich weiß es genau. Aber er macht sich übertriebene Sorgen. Sie sind schmaler geworden. Und zwar beträchtlich. Seine Sorgen scheinen mir durchaus angebracht. Schlafen Sie gut? Ja. Im Allgemeinen. Lucy, mit Versteckspielen ist nichts gewonnen. Also ich schlafe nicht gut, nein. Ich spreche so ungern über mich. Vergessen Sie nicht, dass alles, was Sie mir anvertrauen, zwischen Arzt und Patient gesagt ist. Arthur soll alles von Ihnen erfahren. Ich tue es für ihn. Sprechen Sie. Also, manchmal habe ich Atemnot. Ich schlafe tief und wache trotzdem erschöpft auf. Ich habe Träume, sehr schlechte Träume, an die ich mich aber nicht erinnern kann. Ja. Es fing an, als wir noch in der Sommerfrische in Whitby waren. Ich begann Schlaf zu wandeln, draußen, bis zum Cliff sogar. Ich weiß es von meiner Freundin Mina. Sie hat mich einmal gesucht und nach Hause gebracht. Hat sich das in London fortgesetzt? Ich denke, nein. Ich weiß es natürlich nicht sicher, aber ich fühle mich noch erschöpfter. Lucy, einer meiner Lehrer ist ein bedeutender Arzt. Er wurde später ein Freund. Ich würde ihn gern bitten, Sie zu untersuchen. Er lebt und lehrt in Amsterdam und ist ein Spezialist für Dinge der Gemüts- und Geistesverfassung. Ich bin nicht übergeschnappt. Nein, gewiss nicht. Aber was Sie sagen, hört sich doch sehr danach an, als ob etwas Sie bedrückt, eine Last. Und das wäre zu finden. Ist das nicht ein etwas übertriebener Aufwand, wenn man nur gelegentlich nicht so gut schläft? Dieser Freund ist ein sehr, sehr fortschrittlicher Wissenschaftler. Mit fundierten Kenntnissen der Philosophie und Metaphysik. Dabei ein messerscharfer Verstand. Naja, zuweilen etwas exzentrisch und grob, aber eine Seele von einem Menschen. Und dieser Wundermann heißt? Abraham van Helsing. Also dann, die junge Dame, der ich die Freude verdanke, Sie nach längerem Wiederzusehen, mein Freund. Miss Westenra, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ein Mädchen von ungewöhnlichen Reizen, der angenehmsten Wesensart. Nicht zu sprechen von einem hinreißenden Äußeren. Aber Sie wollen mich hier nicht in eine Herzensaffäre verwickeln. Dafür bin ich nicht zuständig. Nein, nein. Sie ist mit einem Mann verlobt, der ihrer viel würdiger ist. Papalapap. Also, derzeit jedoch ohne Kraft, müde von den kleinsten Anstrengungen erschöpft, habe ich Ihren Brief entnommen? Es sah mir zunächst nach einer progressiven Anämie aus. Aber ich habe bei der Blutuntersuchung keinen spezifischen Mangel feststellen können. Sie schläft nachts, wie es scheint, sogar tief, aber nur um morgens noch erschöpfter aufzuwachen. Schläft sie allein? Ja. Seit sie mit ihrer Mutter nach London zurückgekehrt ist. Sie waren beide für einige Zeit in Whitby, wo sie offenbar Schlaf gewandelt hat. Die Freundin, die sie dabei beobachtet hat, ist leider zurzeit außer Landes. Wie bedauerlich. Darüber hätte ich gern Näheres gehört. Wir werden sehen, ob wir wenigstens über ihre Träume etwas aus ihr herausbekommen. Das Leben ist bei uns anders als bei Ihnen. Haben Sie schon ein Haus für mich gefunden? Ja, düster. Soll mich nicht stören. Ja. Lassen wir es dunkel sein. Ich liebe den Schatten und will allein sein mit mir und meinen Gedanken. Ja, ja, er ist nah. Auf der Jagd. Mina? Mein lieber Jonathan. Habe ich gesprochen? Nein, du warst nur unruhig. Hast du wieder geträumt? Geträumt, geträumt, das sagen alle. Mina, ich habe Furchtbares erlebt. Und ich weiß nicht, ob in Wirklichkeit oder in meiner Fantasie. Du hast einen Nervenschock erlitten, mein Jonathan. So viel scheint festzustehen. Wenn ich mir alles nur einbilde, wären es die Ausgeburten eines kranken Geistes. Werden wir es je wissen? Schlaf jetzt. Ich bleibe bei dir. Halte meine Hand. Lucy? Lucy. Jack. Sehen Sie mich so entgeistert an? Kommen Sie und bringen Sie Ihren Freund herein. Ah, der große Professor von Helsing, nicht wahr? Mamsell, ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Auch wenn ich die Umstände lebhaft bedauere. Ich möchte Sie also untersuchen. Es tut mir leid. Ich bin etwas von Kräften. Miss Lucy war dieser Tag... Das möchte ich von der Patientin hören, nicht von Ihrem Arzt. Wenn Sie gestatten, Miss Westerner, möchte ich vorher noch ein Wort mit meinem Freund sprechen. Jack. Ihr Zustand hat sich noch einmal verschlechtert. Sie nimmt sich ihretwegen zusammen. Sie kann mir nichts vormachen. Diese junge Dame sieht dem Tod ins Auge. Wir müssen zu einer drastischen Maßnahme greifen. Ihr Verlobter? Ist auf seinem Besitz in Berkshire. Schaffen Sie ihn herbei, auf schnellstem Weg. Und bereiten Sie ihn vor, dass wir etwas brauchen von ihm. Und zwar? Blut. Sein Blut. Entschuldige, mein Freund, es scheint mich ja nichts anzugehen. Aber es geht mich doch was an. Schon weil ich sie einmal geliebt habe. Wie du auch. Naja, wer denn nicht? Was ist denn nun eigentlich los mit ihr? Sie braucht eine weitere Bluttransfusion, sagt mir dein Holländer. Ein prächtiger Kerl, aber wie du ein Geheimniskrämer in Sachen Medizin. Denn er und du, ihr seid ja etwas geschwächt. Und Arthur ja wohl auch. Also unter uns. Er sah mir ganz schön erbärmlich aus, als ich ihn traf. Ich musste an mein Pferd damals denken, dass die Vampire, wie sie die großen Fledermäuse dort nennen, auf meiner Pampas-Durchquerung überfallen hatten. Die Kehle und Vene aufgerissen, kein Aufstehen mehr. Da blieb nur der Gnadenschuss. Verzeih mir den Vergleich. Arthur wird sich aufrappeln, aber inzwischen hat man meines und deines eingeschlossen, das Blut von 4 starken Männern auf das holde Geschöpf übertragen. Jack! Jack! Das stimmt doch! Aber Jack, wo bleibt das Blut? Wer nimmt es ihr wieder? Sehen Sie hierher. Das Samtband um Ihren Hals. Ich verschiebe es. So. Was sehen Sie? 2 kleine Löcher in der Haut. Ganz recht. An der Halsschlagader, nicht wahr? Geben Sie mir eine Beschreibung, Jack. Nicht groß und nicht entzündet, wie es scheint. Und doch ungesund. Die Wundränder weiß und ungleichmäßig wie ein wenig eingerissen. Gut. Und? Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich... Ja, ich will. Ja, ich will. Ich bin so glücklich, Jonathan. Ja. Und ich werde alles tun, dein Glück zu erhalten. Ich brauche deine Liebe, Mina. Und die Geduld deiner Liebe. Ich möchte dir dies heute anvertrauen. Ein Heft in deiner Schrift? Ist es... Ja, mein Journal. Ich möchte, dass du es an dich nimmst und behältst. Wenn du willst, lies es, aber sprich zu niemand darüber. Auch zu mir nicht. Noch nicht. Bitte. Wenn wir darüber sprechen können, ist es vorbei. Aber ich habe nachgedacht und... Es ist meine Überzeugung, dass es kein Geheimnis geben darf zwischen Mann und Frau, die wir jetzt sind. Mein Arm. Mein Arm ist... Nur bandagiert, Lucy. Vorsicht. Aber Dr. Seward... Jack? Was machen Sie hier? Schon gut, Lucy. Ich habe Ihnen ein bisschen Gesellschaft geleistet, solange Professor Van Helsing nicht bei Ihnen sein kann. Oh. Ich fühle mich seit Wochen zum ersten Mal wieder gut. Wo ist Van Helsing? In Amsterdam. Er kommt in den nächsten Tagen zurück. Lassen Sie mich Ihren Puls fühlen, Lucy. Was ist das für ein Geruch? Oh, Knoblauch überall. Ganze Girlanden. Wie lächerlich. Und wie scheußlich. Sie dienen zu Ihrem Schutz, Lucy. Schutz wovor? Das vermag ich Ihnen auch nicht genau zu sagen, aber ich habe Van Helsing versprochen, dafür zu sorgen, dass nichts verändert wird. Auch, dass man das Fenster nicht öffnet. Das hört sich ja nach altem Hokuspokus an. Böse Geister fernhalten, wie? Und dabei fühle ich mich jetzt schon viel besser. Und Sie, armer Mann, haben die ganze Nacht hier Wache gehalten? Das habe ich gern getan. Aber jetzt müssen Sie etwas zu sich nehmen. Und Sie müssen schlafen. Ich sage Ihrer Mutter, dass man Ihnen Frühstück bringt. Ich muss nach meinem Patienten sehen und kehre später zurück. Mein lieber Jack, ich danke Ihnen. Ich möchte nach Hermina schreiben und ihr berichten, mit was für guten Freunden ich gesegnet bin. Und Renfield? Im Augenblick wieder ruhiger, Sir. Ich werde abends weg sein, Adams. Wenn er noch einmal einen Anfall hat, schaffen Sie ihn in die Gummizelle. In seinem Interesse. Ja, Sir. Gut. Warten Sie hier. Guten Tag, Mr. Renfield. Wie fühlen Sie sich? Sie übernehmen sich. Sie sehen müde aus, Doktor. Ich bin auch etwas müde, zugegeben. Ich war schon immer der Meinung, dass Müdigkeit bei einem Arzt gefährlich ist. Für beide. Ihn selbst und den Patienten. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden. Darf ich Sie um einen Gefallen bitten, Doktor? Aber ja. Ich bitte Sie, mich, was immer geschieht, nicht in eine Zwangsjacke stecken zu lassen. Wenn es geschieht, Renfield, dann muss es geschehen und ist zu Ihrem Besten. Ich gebe mir alle Mühe, mich zu beherrschen, Dr. Seward. Alle Mühe, wie es mein Meister mir sagt. Ihr Meister? Davon verstehen Sie nichts. Er ist nahe. Er hat versprochen, mir die Freiheit zu verschaffen. Verstehe. Nein, das glaube ich nicht. Wieder eine von Renfields Verrücktheiten. Das denken Sie doch. Aber es ist ein Irrtum. Ich versichere es Ihnen. Also versprechen Sie mir, dass man mich nicht in diese Jacke steckt. Versprechen, Renfield, kann ich es nicht. Ja! Nicht, Renfield! Nein! Das Messer! Adams! Leg das Messer runter! Du an den Beinen! Ja, Schuss! Achtung! Das Messer! Das Messer! Er hat Sie verletzt. Sir, ist nicht schlimm, nur ein wenig Blut. Ja, Der Meister. Mein Gott, Sir, er schlägt das Blut auf. Der Meister ist da. Rote Augen. Ja. Ja. Schon gut, mein Kind. Gleich wirst du ruhiger schlafen. Ja? Auf ihn. Oh, küss ihn. Jonathan! Es ist gut. Ich bin bei dir. Ja. Gib mir deine Hand. Wann wird das einmal aufhören? Auch nach unserer Rückkehr aus Budapest fährt er immer noch zuweilen, am ganzen Leib zitternd aus dem Schlaf hoch. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass meine Liebe und meine Pflege ihn eines Tages zu seinem gewohnten, ruhigen Wesen zurückfinden lassen. Er schläft jetzt wieder tief und ruhig. Aber mich flieht der Schlaf, und so bin ich aufgestanden, habe mich ans Fenster gesetzt und benutze das frühe Licht des Tages, um dir ein paar Zeilen zu schreiben, meine liebe Lucy. Von hier aus kann ich den Schlaf meines Jonathan behüten und zugleich auf die Ulmen sehen, die die Kathedrale umgeben und sich mit ihren dunklen Stämmen so schön von den gelben Mauern abheben. Und ich höre die Dohlen um den Turm krächzen und schwatzen, so wie Dohlen es eben tun, und wir Menschen. Ja, denke dir, meine Lucy, wir wohnen in dem herrlichen alten Haus des treuen und guten Mr. Hawkins, der uns bei unserer Ankunft in Exeter nicht nur eröffnet hat, dass er Jonathan ab sofort als seinen Partner in die Kanzlei aufnehmen wolle, sondern auch, dass wir unseren neuen Hausstand bei ihm begründen sollten. Aber genug von mir erzählt. Ich will unbedingt wissen, wie es dir, wie es euch geht, deiner lieben Mutter, Arthur, wann ihr heiratet, was du tragen wirst. Viele Fragen auf einmal, meine liebe Lucy. Aber vergelte mir bitte mein langes Schweigen nicht. Trotz meiner Sorgen um Jonathan habe ich viel an dich gedacht, denn ich habe dich nach den beunruhigenden Erlebnissen in Whitby ungern so plötzlich verlassen. Ich hoffe aber fest, dass die gute Luft dort und die Vorbereitungen auf deine Hochzeit alles dazu getan haben, dass du ganz wiederhergestellt bist. Sei herzlich umarmt, deine Mina. Wie schön sie ist. Ja. Ja, blass und schön. Aber jetzt sehen Sie Ihren Mund an, mein Freund. Was ist damit? Die Zähne. Länger. Und spitzer. Aber das muss das Licht sein, bestimmt eine Täuschung. Keine Täuschung, mein Freund. Was ist das? Was? Eine große Fledermaus. Wieder weg, Professor. Professor, dort drüben auf dem Baum. Was wollen wir unternehmen, Mila? Ins Theater und dann zum Souper ins Nelson? Du weißt, wie Hawkins war. Er würde uns verbieten, dass wir Trauerminen aufsetzen. Also, Mrs. Harker? Das gefällt mir. Mrs. Hawker. Also, Mrs. Hawker wünschen. Jonathan, was ist? Mein Gott. Auf der anderen Seite, an der Ecke. Das schöne Mädchen mit dem großen Hut. Der Mann in der Einfahrt, der sie anstarrt. Ja. Liebling. Er muss es sein. Oh Gott. Er ist es. Er ist hier. Hilf ihr, Herr, damit sie lebe und geliebt werde, wie sie es verdient. Rette sie. Wollen wir die beiden nicht allein lassen, Professor? Nein, auf keinen Fall. Kommen Sie ihr nicht so nahe, Sir Arthur. Halten Sie Ihre Hand. Meine Lucy, hörst du mich? Arthur, wie schön, dass du bei mir bist. Küss mich, Geliebter. Nimm mich in deine Arme und küss mich. Ja. Nein, nein! Um ihres Lebens willen, nein! Küss mich. Du sollst mich küssen. Liebste, das wird ihr nicht tun. Ja. Beschützen Sie ihn. Stehen Sie ihm bei. Ich verspreche es Ihnen. Jetzt nehmen Sie Ihre Hand, Arthur, und küssen Sie sie auf die Stirn. Wir glaubten, sie sterben, als sie schlief, und schlafen, als sie starb. Das arme Geschöpf. Es ist zu Ende. Ja. Und doch ist das erst der Anfang. Er ist jünger, so viel jünger. Ja, Jonathan. Du meinst den Mann? Wie kann das nur sein? Er starrte wie zuvor ins Leere, um am Ende auf einer Bank in der Nähe von Hyde Park Corner, auf die wir uns gesetzt hatten, an meine Schulter gelehnt in Schlaf zu fallen. Mein Gefühl sagt mir, dass der Vorfall in irgendeiner Weise mit den Erlebnissen auf seiner Reise verknüpft war. Aber ich will nicht in ihn dringen, wie ich es auch bisher nicht getan habe, weil ich fürchte, dass damit mehr zu verderben als gut zu machen ist. Mina, habe ich geschlafen? Verzeih mir, wie unhöflich. Aber jetzt gehen wir doch. Was machen wir hier? Es ist gleich Zeit für unser Abendessen, nicht wahr? Oh ja, lass uns vorher ein Glas Champagner trinken. Wie wäre das? Whitby. Lucy hat mit ihrer Mutter die Sommerferien dort verbracht. Und mit Mina, ihrer besten Freundin. Mein lieber Junge, ich habe Sie in der kurzen Zeit unserer Bekanntschaft schätzen gelernt. Ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Wenn es mit Lucy zu tun hat, ich vertraue Ihnen ebenso, wie sie es getan hat. Dann erlauben Sie mir, die anderen Briefe von Mina Harker, wenn ich recht verstanden habe, zu lesen. Auch die, die Lucy noch geöffnet hat. Und was es sonst an Schriftlichen gibt. Lucys Tagebuch, andere Briefe. Nicht aus Neugier, wie Sie sich denken können. Und unter dem Siegel meiner Verschwiegenheit. Natürlich, Professor. Tun Sie bitte, was Sie für richtig halten. Er sagt Ihnen, er fühle sich, obwohl um die Hochzeit gebracht, verheiratet mit ihr, der gute Junge. Weil er ihr sein Blut gespendet hat. Das haben Sie und unser Freund Quincy aber auch getan, nicht wahr? Also, was muss sie denn dann gefühlt haben? Vielleicht, dass sie 3 Ehemänner hat? Professor, ich... Sie denken, ich sei nicht traurig. Ich weine, wenn ich lache. Aber noch weniger dürfen Sie glauben, dass ich nicht lache, wenn ich weine. Aber das Lachen ist der König, mein Freund. Es kommt, wann und wie es will. Ich habe mich beinahe zu Tode gegrämt um das süße Mädchen. Meine Zeit geopfert. Mein Können, meinen Schlaf. Ich habe meine Verpflichtungen in Amsterdam im Stich gelassen wegen ihr. Aber dann kam das Lachen zu mir wie ein König und schrie mir ins Ohr. Da bin ich. Da bin ich. Aber man ist doch in solchen Fällen zumeist imstande, die Gründe für seine Heiterkeit zu erkennen. Da lag sie in der schönen Marmorgruft, wo schon viele ihrer Familie ruhen. Neben ihrer Mutter, die sie liebte und von der sie geliebt wurde. Und sah aus wie ein Engel. Und die Totenglocke machte Bim, Bim, Bim, Bim. Und dazu diese heiligen Männer, die so taten, als läsen sie in Büchern und doch nicht auf die Blätter vor sich sahen, sondern auf sie, die Tote. Und wir alle Kram gebeugt. Und warum das alles? Weil sie tot ist. Also, oder sie wollte nur nicht tot aussehen. Den Schmerz hat sie uns erspart. Nicht wahr? Wollen Sie die Fahrt nicht verschieben, Professor? Nein, mein Freund. Quincy kümmert sich um den bedauernswerten Arthur. Sie gehen zurück an ihre Arbeit. Und ich stelle Miss Mina Murray, verehelichte Mrs. Jonathan Harker, die eine und die andere Frage. Sie erwartet mich doch. Und verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen wehgetan habe. Nehmen Sie es als ein Zeichen meines besonderen Vertrauens, Jack, dass ich Ihnen ein wenig von meinen Gefühlen gezeigt habe. Ich habe ein eigenes Tagebuch über meinen Aufenthalt in Whitby bei Lucy und ihrer Mutter geführt, Professor von Helsing. Es steht zu Ihrer Verfügung. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen, Mrs. Mina. Wenn ich darf. Sie können nicht wissen, wie gut es einem älteren Mann tut, mit so einem guten und klugen Geschöpf wie Sie es sind, Bekanntschaft zu machen. Aber Sie kennen mich noch gar nicht, Professor von Helsing. Ihre Briefe an unsere Lucy haben mir schon genügend gesagt. Die zu lesen mir natürlich Sir Arthur erlaubt hat. Wie ist er mit dem schrecklichen Schlag fertig geworden? Gute Freunde stehen ihm zur Seite. Mein Schüler Dr. Seward und ein prächtiger Freund aus Amerika, Mr. Quincy Morris. Eine von Englands stolzesten Kathedralen. Können wir kurz hineinsehen? Wenn Sie wollen. Es ist gut, manchmal an anderes erinnert zu werden. Andere Welten und Hoffnung. Lucy schlief bislang in den Vormittag hinein. Noch auf unserem Heimweg hatte sie mich gebeten, ja angefleht, ihrer Mutter von dem Vorgefallenen nichts zu sagen. Ich versprach es ihr schließlich, wenn auch mit Zögern und keinem sehr guten Gewissen. Seltsam, dass das schreckliche nächtliche Abenteuer kaum Spuren an ihr hinterlassen hat. Eher im Gegenteil sah sie, als sie schließlich erwachte, fast blühend aus. Eine kleine Spur fand sich aber doch. Ich muss sie oben auf der Bank bei der Befestigung des Schals, mit dem ich sie wärmen wollte, wohl verletzt haben. An ihrem Hals sind zwei kleine gerötete Punkte, wie Nadelstiche zu sehen. Als ich mir deswegen Vorwürfe machte, lachte sie nur und sagte, sie spüre nichts. Gar nichts. Oh mein Gott. Auf dem Nachhauseweg von unserem Lieblingsplatz, 3 Tage später, blieben wir auf den Stufen, die vom Westpier nach oben führen, stehen, um uns an der Aussicht zu erfreuen. Die Sonne, die schon niedrig am Horizont stand, ging gerade hinter Kettleness unter. Das rote Abendlicht fiel über die alte Abtei. Wir schwiegen. Seine roten Augen. Seine roten Augen. Ich sagte nichts, folgte aber ihrem Blick. Sie schien zu unserer Bank hinüberzuschauen, auf der auch ich jetzt eine einzelne dunkle Gestalt ausmachte. Und einen Augenblick lang glaubte ich, große, flammengleiche Augen an dem Fremden zu sehen. Bei erneutem Hinsehen war das Fantasiebild zerstoben. Als Lucy zu sich kam, sah sie traurig aus. Vielleicht erinnerte sie sich an die Schreckensnacht, die ich aber nicht erwähnte. Die Gelegenheit dazu ergab sich heute, als wir uns wieder auf der Bank niederließen. Sie meinte, hier hätte ich sie doch in jener Nacht vor einer Woche gefunden. Meine armen kleinen Füße haben wohl ein wenig Lärm auf der Grabplatte hier gemacht. Der gute alte Swales hätte sicherlich gesagt, dass ich eben Georgie, den Selbstmörder, aufwecken wollte. Hast du geträumt in jener Nacht, Lucy? Geträumt eigentlich nicht. Alles schien durchaus wirklich zu sein. Ich wollte unbedingt hierher kommen. Frag mich nicht warum, denn zugleich empfand ich Angst. Als ich die Brücke überquerte, sprang ein Fisch aus dem Wasser und ich lehnte mich über das Geländer, um ihn zu beobachten. Zugleich hörte ich Hunde heulen. Viele, alle Hunde der Stadt vereinten sich in dem Geheul. Und dann war ich plötzlich von etwas Süßem und zugleich Bitterem umgeben. Und dabei schien ich in tiefem grünen Wasser zu versinken und hörte einen Gesang, wie ihn Ertrinkende angeblich vernehmen. Etwas schien sich zu lösen von mir, als ob meine Seele meinen Körper verließ und davonflog. Mrs. Mina! Sie ahnen ja nicht, Professor, was es heißt, an allem zu zweifeln. Nicht zuletzt an sich selbst und dem eigenen Verstand. Auch ein Mann mit so energischen Augenbrauen weiß ja sicher nicht alles. Ah, ein Anwalt und Physiognom. Aber tatsächlich habe ich mit jeder Stunde hier etwas Neues erfahren. Wobei die schönste Neuigkeit war, nehmen Sie das Lob einem älteren Mann bitte nicht übel, dass in dieser Stadt ein Licht dieser Welt wohnt. Ihre Frau, Mina. Ich weiß, dass ich allen Grund habe, stolz auf sie zu sein. Nicht nur, dass sie mir die Augen geöffnet hat zum Verständnis der Ereignisse um Lucy Westenra. Auch, weil sie so mutig war, von den Sorgen zu sprechen, die sie ihr gemacht haben. Ihr Ehemann. Soweit Liebe des Mutes bedarf, heißt das. Aber plötzlich begann mir Verschiedenes wie Schuppen von den Augen zu fallen. Letzten Aufschluss erwarte ich mir von Ihrem Tagebuch. Geben Sie mir die Hand. Wir wollen Freundschaft schließen. Ja? Ja. Sehr gern. Schön. Ich werde Ihre Hilfe brauchen bei den Aufgaben, die vor mir stehen. Sagen Sie mir, ob ich auf Sie zählen darf? Was Sie vorhaben, betrifft den Grafen, Professor? Jawohl. Es betrifft ihn. Dann gehöre ich Ihnen mit Leib und Seele. Werden Sie auch zu mir nach London kommen, wenn ich Sie darum bitte und Ihre Frau mitbringen? Wir werden Sie nicht im Stich lassen, im Kampf gegen ihn. Der Schrecken von Hemsley, wieder ein Kind verletzt. Der Schrecken von Hemsley, jetzt schon. Wieder ein Kind verletzt. Eine Gazette. Bitte, Sir. Dann leben Sie wohl, mein Freund. Wir hören. Der Schrecken von Hemsley, wieder ein Kind verletzt. Der Schrecken von Hemsley, wieder ein Kind verletzt. Westminster Gazette. 25. September. In der Umgebung von Hampstead spielen sich gegenwärtig Ereignisse ab, die zur Beunruhigung Anlass geben. Es ist mehrfach vorgekommen, dass Kinder von zu Hause fortliefen oder nicht von ihren Spielplätzen auf der Heide zurückkehren. In allen Fällen waren die Kinder zu klein, um verlässliche Gründe angeben zu können, aber die Erklärungen für ihr Verhalten stimmten darin überein, dass sie mit einer Dame gespielt hätten, wobei diese zum Teil als Dame in Schwarz, aber auch als blutige Dame bezeichnet wurde. Es war immer spät abends, als die Kinder vermisst wurden, und in zwei Fällen fand man sie erst am nächsten Morgen wieder. Man hört Vermutungen, dass die anderen Kinder sich die Entschuldigung des ersten Kindes, es habe mit einer blutigen Dame gespielt, zu eigen gemacht und bei entsprechender Gelegenheit vorgebracht haben. Tatsächlich ist es, wie ein Korrespondent zu berichten weiß, ein Spiel der Kleinen geworden, dass sie sich gegenseitig durch diese und jene List beiseite locken, und es entbehre nicht der Komik, wie die Knirpse sich als blutige Dame ausgeben. Ein ernsterer Hintergrund ist jedoch nicht auszuschließen, denn einige der Kinder sind an der Kehle leicht verletzt. Die Wunden sehen aus, als stammten sie von Ratten oder einem kleinen Hund. Die Polizei ist angewiesen worden, in erhöhtem Maß auf umherirrende kleine Kinder und auch auf herrenlose Hunde, die auf Hampstead Heath umherlaufen, zu achten. Nur für einen Augenblick, Schwester. Zeitungsleute bedrängen uns auch schon. Ich arbeite an der Universität von Amsterdam, Schwester, wie Dr. Seward Ihnen bereits erklärt hat. Charles ist noch sehr klein, der zuletzt eingelieferte Junge. Wir werden ihn nicht ermüden, ich verspreche es Ihnen, Schwester. Also gut, für einen Augenblick. Charles liegt im letzten Bett, am Fenster. Danke, Schwester. Charlie, du bekommst Besuch von den beiden Gentlemen. Ich möchte noch aus meiner Mom. Guten Tag, Charlie. Wir haben dir etwas zum Naschen mitgebracht, mein Junge. Hier. Danke. Sie wollen das von der Dame hören, stimmt's? Aber erzähl nicht deine Schwindelgeschichten, Charlie. Den Herrn Reportern hat er nämlich weiß Gott was aufgetischt. Ist ja schlimm genug. Wahrscheinlich eine Ratte. war es nicht, es war eine Dame mit langen blonden Haaren und einem langen weißen Gewand. Keiner glaubt mir, Mister. Oh doch, Charlie. Ich schon. Ich glaube dir. Helfen Sie mir mit dem Deckel, Mr. Maus. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das ertrage. Sie müssen! Denken Sie an die Kinder in Hempstead! Die Laterne bitte höher, Jack. Und jetzt schieben. Lea! Oh mein Gott! Ja. Nur nachts natürlich, wie jetzt. Nur in der Nacht sind die Untoten imstande, umherzuschweifen. Gewisse Dinge halten sie ab, an ihren Platz zurückzukehren. Warum lassen wir sie nicht ruhen, wo immer sie... Weil sie nicht ruhen kann. Nicht in Frieden. Und das wollen wir erreichen. So. Gehen wir hinaus, um sie zu treffen. Ist er übergeschnappt, Jack? Oder bin ich es? Frag mich nicht. Ich weiß nur, dass wir versuchen müssen, etwas für das arme Ding zu tun und wenn nur die Hälfte stimmt von dem, was er sagt. Soll ich zum ersten Mal in meinem Leben eine Gänsehaut bekommen? Eine Hostie, Professor? Mit kirchlichen Dispens aus Amsterdam mitgebracht. Ich bringe sie an der Tür an, die ich damit versiegle. Der beste Schutz gegen ihre unbemerkte Rückkehr, denke ich. Denn die Morgendämmerung wird sie zwingen, ihr Grab aufzusuchen. Und jetzt? Warten wir. Und verhalten uns so still wie möglich. Da. Bei den Bäumen. Siehst du? Lucy. Das ist Lucy. Mit dem Kind. Keine Bewegung. Sie beugt sich über das Kind. Van Helsing, tun Sie etwas? Ja. Sehen Sie ihr Gesicht. Mond. Seht doch. Rot im Mondlicht. Und glänzend. Was aus ihrem Mund quillt, ist Blut. Van Helsing, machen Sie dem ein Ende. Ich beschwöre Sie. Sie hat uns gesehen. Lucy? Lucy? Bleiben Sie, Hase. Nicht. Und Sony. Komm in meine Arme. Nach deiner Umarmung. Wir wollen zusammenliegen. Komm. Lucy. Komm. Lucy. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und im Angesicht dieses Kruzifixes und das sage ich dir. Sie kommt nicht hinein. Sir Arthur, Sie müssen entscheiden. Soll ich? Machen Sie, was Sie für richtig halten, Professor. Gut, Quincy, sehen Sie nach dem Kind. Ja. Ich entferne die Hostie, damit sie zu ihrem Ruheplatz zurückkommen. Da. Wie sie ihre Gestalt verändert. Und weg ist sie. Aber sie muss doch... Nein, nein, nein, nein, nein, sie ist weg. Sie ist weg, mein Freund. Durch den Türspalt. Die Untoten können ihre Gestalt verändern. Jack, unser Werkzeug. Ich muss sie sehen. Es gibt eine Überlieferung, wie die Kräfte der Untoten zu bannen sind. Darauf setze ich meine Hoffnung. Die Untoten sind zur Unsterblichkeit verdammt. Wenn ich den Kuss zwischen ihnen nicht verhindert hätte, wären auch sie ein Nosferatu geworden. So sagt man in Osteuropa zu den Untoten. und hätten den Kreis dieser schrecklichen und armen Wesen vermehrt. Jack, die Laterne an, bitte. Nicht anders im Übrigen als diese Kinder. Sie sind noch zu retten, denke ich. Weil mit jedem Mal, bei dem sie Blut an Lucy verlieren, kommen sie stärker in ihre Gewalt. Und sie, wenn wir tun, was wir zu tun haben, wird mit den Engeln ruhen, wie es ihr gebührt. Ich habe die Kleine in meinen Mantel gewickelt. Sie schläft. Arthur, wollen Sie den ersten Schlag tun? Auf diesem Pfahl. Sie haben sie geliebt. Ihnen gehörte ihre Liebe. Der Pfahl muss durch ihren Körper getrieben werden. Das soll sie sein? Mit diesen Zähnen? Und das Blut noch frisch? Oh, lächelst du mich an, geliebte Lucy? Her mit dem Pfahl. Gib den mir, schnell. Tapfer Junge. Das ist nur noch nicht alles. Danach müssen wir ihr den Kopf abschneiden. Ich halte dir den Pfahl, Arthur. Komm. Übers Herz. Beginnen wir. Schweißtropfen standen auf seiner Stirn und aus seiner Brust kam stoßweise röchelnder Atem. Als das Entsetzliche getan war, fiel ihm erst der Hammer, dann das Messer aus der Hand. Er schwankte und wäre gefallen, wenn wir ihn nicht gestützt hätten. Eine Weile waren wir so mit ihm beschäftigt, dass niemand nach dem Sarg sah. Seht doch! Seht! Da lag nicht mehr das Wesen, das wir zuletzt so gefürchtet, ja zu hassen angefangen hatten, sondern Lucy, wie sie uns allen vertraut war. Schön und zart, wenn auch von den Spuren ihres Leidens gezeichnet. Und Arthur beugte sich über sie und küsste ihre Lippen. Jetzt. Ja, mein Freund. Küssen Sie sie. Ein erster Schritt, meine Freunde, ist getan. Der schmerzlichste, denke ich. Aber die schwierigste Aufgabe steht uns noch bevor. Den Urheber all diesen Leides aufzuspüren und zu vernichten. Sammeln Sie Ihre Kräfte! Ich fahre heute nach Amsterdam, um mich verschiedener Dinge zu vergewissern. Übermorgen will ich zurück sein und Ihnen meine Gedanken und Pläne entwickeln. Mrs. Harker. Mina, bitte. Mit Freude? Ich würde gerne Ihren Patienten Renfield besuchen. Er hat nur eigentlich keinen Umgang mit Damen. Und ich nicht mit Irren, Jack. Tja. Gut, wenn Sie meinen. Bitte warten Sie hier. Vielleicht kann mir Renfield erklären, was hier passiert. Warten Sie hier. Renfield. Eine Dame möchte Sie besuchen. Warum? Sie wird die nächste Zeit hier wohnen und möchte ihre Mitbewohner kennenlernen. Von mir aus? Ich lasse bitten. Es ist ihm recht. Aber wenn Sie sich unbehaglich fühlen, geben Sie mir ein Zeichen, ja? Ich habe keine Angst. Guten Abend, Mr. Renfield. Ich kenne Sie, wie Sie sehen. Dr. Seward hat mir von Ihnen erzählt. Sie sind aber nicht das Mädchen, das er heiraten wollte. Doch wohl nicht. Die ist tot. Sie war eine gute Freundin von mir, Mr. Renfield. Dann tut es mir leid für Sie. Und für den Doktor auch, versteht sich. Er hätte ja sicher einen prächtigen Ehemann abgegeben. Das denke ich doch auch. Ich selbst habe übrigens auch vor einigen Wochen geheiratet. Was wollen Sie dann hier? Mein Mann und ich sind zu Besuch bei Dr. Seward. Fahren Sie schleunigst wieder ab. Warum sagen Sie das? Renfield, woher wissen Sie denn, dass ich die Absicht hatte, zu heiraten? Was für eine eselhafte Frage. Durchaus nicht, scheint mir, Mr. Renfield. Für eine kleine Gemeinschaft wie die unsere ist natürlich alles, was mit dem Hausherrn zu tun hat, von größtem Interesse. Erst recht, wenn jemand so beliebt ist wie Dr. Seward. Auch wenn ich, wie dieser Ihnen bestätigen wird, ihm schon einmal den Garaus zu machen versucht habe. Sehen Sie, ich bin ein Mann, der von einem seltsamen Glauben beherrscht wird. Kein Wunder, dass meine Freunde ängstlich wurden und meine Unterbringung in einer Anstalt veranlasst haben. Ich bildete mir nämlich ein, dass das Leben eine Einheit sei und dass ich durch den Verzehr lebender Wesen mein Leben ins Unermessliche verlängern könnte. Seien diese Wesen niedriger oder, wie unser Doktor, von höchster Natur? Schon gut, Renfield, schon gut. Denn wie die Schrift sagt, das Blut ist das Leben. Ein wahrhaft bemerkenswerter Narr, wie er da wieder philosophierte. Und das wie ein Gentleman, derselbe Mann, der gerade noch Fliegen und Spinnen verspeist hatte. Und der Ignoratio Elenchi Grenzen. Ich beobachtete auch an Mina, dass sie ihn gleichsam gebannt ansah. Es schien mir an der Zeit, diese seltsame Unterhaltung abzubrechen. Ich sah also auf die Uhr und sagte zu Mina, dass wir nun gehen müssten. Leben Sie wohl, Mr. Renfield. Sie erhob sich. Ich hoffe, Sie noch öfter wiederzusehen, aber unter für Sie erfreulicheren Umständen. Die Beweise dafür, dass Vampire existieren, haben wir inzwischen auf die traurigste Weise erhalten. Der Nosferatu stirbt indes nicht wie eine Biene, nachdem sie einmal gestochen hat. Er wird durch eine Attacke nur stärker und schlauer. Ohnehin besitzt er die Kraft und Stärke von 20 Männern, kann innerhalb seines Bereiches den Elementen befehlen. Sturm, Nebel, Donner. Ich erinnere nur an die Geschehnisse auf dem russischen Schiff. Hat auch Macht über niedrige Geschöpfe. Ratten, Fledermäuse, Fliegen, Wölfe. Und kann sich überdies auch noch größer und kleiner, ja, auch vorübergehend unsichtbar machen. Sollte er die Oberhand gewinnen, könnte dies zur Folge haben, dass wir selbst zu diesen Nachtwesen werden, die jene zu verderben suchen, die sie vorher am meisten geliebt haben. Und wenn das einmal geschehen ist, entstünde eine unabsehbare Gefahr für die ganze Menschheit. Unsere erste Aufgabe, meine lieben Freunde, muss es also sein, dafür zu sorgen, dass nicht noch andere Menschen zugrunde gehen. Aber machtlos sind wir keineswegs. Wir haben auf unserer Seite, anders als die Gattung der Vampire, die Kraft der Überlegung. Wir haben die Freiheit, uns Gedanken zu machen und zu handeln. Wir können auf wissenschaftliche Erfahrungen zurückgreifen. Und Tag und Nacht stehen uns gleichermaßen zur Verfügung. Und unsere Gegner. Ich bin offen. Nein. Lass mich rein. Jonathan. Wir selbst haben gesehen, wie Lucy, ehe ihr der Friede zuteil wurde, durch einen haarfeinen Spalt der Grufttür hindurchschlüpfte. Auch ist Nosferatu imstande, sich in einen Wolf zu verwandeln, wie wir seit der Ankunft des Gespensterschiffes in Whitby wissen, wo er einen Hund zerriss. Auch als Fledermaus kann er erscheinen. Ich... Köstliches Blut. Ich will zu dir... Öffne. Nein! Aber er, der wesenhaft außerhalb der Natur steht, muss dennoch einigen ihrer Gesetze gehorchen. Das hat mein Studium alter Aufzeichnungen ergeben. Der deutlichste Hinweis darauf dürfte die Tatsache sein, dass er 50 Kisten mit Erde zunächst von seinem Schloss in Transsilvanien nach England und sodann nach Aufgabe seines vorübergehenden Unterschlupfs in einem Selbstmördergrab hierher, direkt in unsere Nachbarschaft hat schaffen lassen. Das sagt uns doch, dass er sie braucht als Rückzugs- und Ruheort, um von da aus seine nächtlichen Ausflüge zu unternehmen. Es sagt uns weiter, dass er sich mehr und mehr Stützpunkte schaffen will. Also müssen wir, meine Freunde, als nächstes die Spur der Kisten verfolgen und müssen die Erde gleichsam sterilisieren, sodass er kein Zuhause mehr hat. Und so werden wir ihn schließlich in Menschengestalt antreffen, denke ich, zwischen Tagesanbruch und Sonnenuntergang. Und ihn stellen, wenn er am schwächsten ist. Mina macht mir Sorge. Augenblicke, in denen sie wie gewohnt lebhaft und klug an allem teilnimmt, wechseln sich ab mit einer Art Lethargie, unter der gleichwohl eine seltsame Unruhe spürbar bleibt. In Manus tuas Domine. Noch einigen ruft? Wo geht es zur Kapelle? Sie kennen das Haus, Jack. Nicht von innen. Aber ich vermute, sie ist in dem Anbau, den man von außen sieht. Dort hinten. Nirgends Fußspuren in dem Staub. Ratten? Widerliches Gelichter. Habe am Orinoco erlebt, wie sie in 5 Minuten einen aufgewachsenen Bullen. Diese nagelgespickte Tür. Vermutlich. Wir müssen als erstes die Kisten zählen. Komm, Quincy. Ah. Der Geruch. Er erinnert mich. Sie bleiben hier bei mir. Entschuldigung. Nicht so entschuldige, mein Freund. Quincy, Katzen. Und es werden immer mehr. Rossi, kommen Sie mit. Fertig. Eine kleine Demonstration der Macht der Untoten. Also, wie viele Kisten habt ihr gezählt? Bei mir auf der linken Seite waren es 12. 7 im Mittelgang. Jack? In der Sakristei 10. Also 29 von 50. 21, die ihr schon an andere Plätze in London geschafft hat. Wir müssen sie finden, um jeden Preis. Ich zahle gut für Ihre Auskunft. Nach Mile End und Bermondsey, da waren es jedes Mal 6. Erinnern Sie sich an die Adressen? In Mile End die Chicken Street, Nummer 197. Und in Bermondsey war eine Arbeit, die Durst gemacht hat, Sir. Noch einen Pint für den Gentleman. Die Jamaica Lane, glaube ich. Ja, doch, Nummer 46. 12? Nur diese 12 Kisten? Sprechen macht uns allen noch mehr Durst, Sir. Ganz recht, Mr. Bloxham. Versammte Kisten. Mein Lebtag sowas noch nicht erlebt. Beim dritten Mal waren es einmal 5 und dann 4 von den elenden Dingern, die er weggeschafft haben wollte. Noch Piccadilly. 9, ja. Und wohin genau? Ich weiß nicht, ob ich es noch weiß, Sir. Nein, war ein altes Haus, auch unbewohnt, aber lange nicht so verkommen wie das, aus dem ich sie abgeholt habe. Wie kamen Sie denn in die Häuser, wenn sie leer standen, wie Sie sagen? Ja, der Gentleman, der mir den Auftrag gegeben hat, hat mich in Purfleet schon erwartet. Carfax hat das Haus dort geheißen. Bei der Fuhre nach Piccadilly hat er mir geholfen, die Kisten rauszutragen und auf den Wagen zu laden. Ein älterer Gentleman? Ja, weißer Schnurrbart, dünn wie ein Strich und jung war der auch nicht mehr. Aber Kräfte gehabt für 10. Hat mich ins Schwitzen gebracht, die Drecksdinger zu heben. Aber der am anderen Ende, der hat sie gelüpft wie nichts. Und wie kamen Sie in die anderen Häuser? Der war ja auch immer schon da. Er hatte die Schlüssel. Und Sie können sich nicht an die Adresse in Piccadilly erinnern? Nee, beim besten Willen, Sir. Bedauere. Noch ein Pint für den Gentleman. Nein, auch da nicht. Das ist ein großes Haus. Weiß. Hat einen Balkon und zum Eingang führt eine hohe Treppe. Die habe ich nicht vergessen. Hab nämlich 3 Herumlungerer, die sich in Groschen verdienen wollten, angeheuert fürs Reintragen. Bezahlt hat sie der alte Gentleman. Großzügig. Ein Schilling für jeden. Wie Sie gesehen haben, dass da was zu holen war, wollten Sie noch mehr. Da hat der alte einen beim Kragen gepackt und die Treppe runtergeworfen. Die sind stiften gegangen, als hätten sie den Leibhaftigen gesehen. Alle? Alle. Gratuliere. Auch das in Piccadilly. Ich habe nichts anderes gemacht als der Graf vermutlich auch. Und habe die jüngsten Immobilienanzeigen der Times studiert. Er hat die Häuser alle gekauft. Offenbar. Er besitzt von allen die Schlüssel. Damit hätte er den Süden abgedeckt, den Osten der nördlichen Stadtteile, mit uns in Purfleet den Südosten. Ja, und mit dem Haus in Piccadilly setzt er zum Sprung auf das Herz des teuren London im Westen und Südwesten an. Beängstigend systematisch. Wie? Sie müssen erschöpft sein, Jonathan. Es ist gleich Mitternacht. Die anderen sind vor einer halben Stunde. Der Patient Renfield? So scheint mir. Ich muss nachsehen. Ich komme mit. Renfield! Sir! Was ist passiert, Adams? Ich weiß nicht, Sir. Er liegt blutüberströmt auf dem Boden. Das Kreuz! Anscheinend gebrochen. Rechter Fuß und rechter Arm gelähmt. Auch die eine Gesichtshälfte ist... Helfen Sie mir, ihn auf den Rücken zu drehen. Wenn er aus dem Bett gefallen ist, wieso ist dann sein Gesicht so zerschlagen? Ich verstehe das nicht. Ein Schädelbruch außerdem. Jonathan, würden Sie Van Helsing wecken? Ich bete ihn dringend zu kommen. Ja, natürlich. Renfield? Trinken. Das letzte Mal. Bringen Sie Wasser, Adams. Und die Brandyflasche aus meinem Büro. Gleich, Sir. Renfield, was ist geschehen? Der Meister war hier. Der Meister war hier. Da, am Fenster ist erschienen. Eine Nebelschwade, der Mund blutrot und seine Zähne blitzten im Mondlicht. Ruhig, Renfield, ruhig. Komm, hier ist dein Kissen. Er hat mir Ratten versprochen. Millionen von Ratten und Hilfe wäre ein Leben für mich. Millionen von Ratten mit kleinen roten Augen. Wenn ich ihn einließe, von da an, machte ich ihm das Fenster auf. Meine Meister. Meine Meister. Professor, erweisen Sie einem Sterbenden die Ehre. Trepanieren. Nein. Adams, dem Brandy. Hier, Sir. Renfield, was ist vorhin passiert? Was ist vorhin passiert? Mrs. Harker, als sie mich heute Nachmittag besuchte, war sie verändert. Blass. Ich kann die Blassen nicht leiden. Kein Blut. Aber bei ihr, es machte mich rasend zu wissen, dass er ihr das Leben aus dem Leib sog. Und ich habe beschlossen, ihn zu vernichten. Denn ich bin wahnsinnig und Wahnsinnige. So sagt man doch, haben die Kraft von einem Dutzend Minen. Ja. Und ich habe mich auf ihn gestürzt und ihn umklammert. Aber er hat mich abgeschüttelt, wie eine lästige Fliege, und zu Boden geschmettert und mir die Knochen... Es war ein Geräusch wie Donner und vor mir sah ich eine rote Wolke. Wir müssen auf der Stelle zu Mrs. Harker. Was ist das? Dieser Nebel. Nein. Nein. Ich bin wieder durstig. Nein, bitte, nein, nicht. Es ist nicht das erste Mal, dass ich meinen Durst an dir lösche. still und beug dich zurück. Köstlich. Wie köstlich. Jetzt bist du Fleisch von meinem Fleisch. Blut von meinem Blut. Und wenn ich dich rufe, wirst du zu mir kommen. Über Ozeane und Berge und meine Gefährten sein. Für immer. Und zur Besiegelung wirst du jetzt mein Blut trinken. Nein! Nicht dein Fleisch, nein! Nein! Ja, ja. Von meiner Ader. Trink. Trink. Dracula! Mina! Um Gottes Willen! Mina! Van Helsing! Saum! Diese roten Augen! Eines Tages werden sie mir... Vorsicht! Das Gassenkamin! Wir müssen das Gassenkamin anzünden! Er ist weg. Jonathan! Er ist bewusstlos. Helf mir nicht, Mina. Ihr Mund ist voller Blut. Ich möchte etwas sagen. Wenn mich also mein innerstes Gefühl ahnen lässt, wo er ist, und er kurzum mit mir in Verbindung steht, dann könnte es doch sein, dass er mich zu benutzen versucht. Je näher wir ihm kommen, desto größer die Gefahr. Also wäre es klug, wenn Sie mich nicht in Ihre Pläne einweihten. Stets, Madame, sind wir alle in Ihrer Schuld. Sie erfassen alles mit solcher Klarheit. Und noch etwas. Ich glaube zu wissen, was jeder bereit ist für mich zu tun, um mich von meinem Makel zu befreien. Da Sie willens sind, Ihr Leben für mich zu opfern. Aber ich bitte Sie nur um eines. Mir zu versprechen, dass, wenn es soweit ist, Sie alle bereit sind, mich zu töten. Mina, was sagst du? Wenn es soweit ist? Wenn Sie überzeugt sind, dass meine Veränderung sich nicht mehr umkehren lässt. Sehen Sie? Gering wie sein Verstand ist, lernt er doch. Was meinen Sie? Die Kisten. Erst hat er sich einen Transporteur angeheuert. Er wusste es nicht anders. Dann begann er selbst mit Hand anzulegen, nicht wahr? Und fand es kinderleicht. Jetzt, da bin ich sicher, hat er seine Kiste, die, die uns fehlt, allein, weiß Gott, wohin geschafft. Ja. Oder nehmen Sie Renfield. Wie er den armen Kerl benutzt hat, um in Jacks Haus einzudringen. Man weiß von den Vampiren, auch wenn sie später nach Belieben kommen und gehen können, dass sie für ihren ersten Auftritt eines Menschen bedürfen, der nach ihnen verlangt. Was sehen Sie hier? 4. Oktober, 12.30 Uhr, London, Piccadilly. Wir sind uns bewusst, dass dies ein entscheidender Tag ist. Sind nach dem Frühstück gegen 9 Uhr aufgebrochen. Auch Jonathan Harker. Er wollte Mina auf keinen Fall allein lassen, aber Mina hat darauf bestanden, dass er sich uns anschließt. Wir müssen nur um jeden Preis vor dem Abend zurück sein. Nach unserer Ankunft in London haben wir getrennte Wege eingeschlagen. Quincy und Arthur, die später zu uns stoßen sollen, haben sich seine Zufluchten in Mile End und Bermondsey vorgenommen. Der Rest von uns, Nummer 16, Fenchurch Street. Van Helsing der Meinung, als wir ankamen, dass hier sein neues Hauptquartier sei. Im Zentrum der Stadt, in einer ruhigen Nebenstraße, Zugangsmöglichkeit von vorn und hinten. Sind unverzüglich daran gegangen, Hostien in die Kisten zu platzieren, fanden indes zu unserer großen Enttäuschung nur 8 statt 9 von diesen vor. Van Helsing ist der Meinung, dass wir es heute noch mit Dracula selbst zu tun bekommen werden. Bis der Tag zur Neige geht, ist er an die Begrenzung seiner irdischen Hülle gebunden. Dann ist eine Tür auch für ihn eine Tür. Bereit? Oh, Quincy. Mein Gott, habt ihr uns erschreckt? Schon wieder dieser Geruch. Nun? Es stimmte. In beiden Häusern waren 6 Kisten. Wir haben sie unbrauchbar gemacht. Wenig einladende Orte. Gut, also warten wir hier. Er wird kommen. Aber nicht länger... Nein, nein, nein. Nicht länger als... Bis 5 Uhr. Wegen Mina. Calais, Calais. Der Augenblick kann schnell und unerwartet kommen. Und wenn er kommt, dann werde ich mit ihm im Bunde sein. Gegen sie. Ich fühle es. Auch du, Jonathan. Du darfst vor dem Gedanken nicht zurückschrecken. Es ist doch die Pflicht eines Mannes, denke ich, Menschen, die er liebt, vor einem schrecklichen Los zu bewahren. Schwören Sie es mir, bitte. Ich schwöre es. Ich schwöre es, Mina. Ich auch, Mina. Ich schwöre es. Und nach meinem Tod sollen Sie mir den Kopf abschneiden und einen Pfahl durch mich hindurchtreiben, wie Sie es mit meiner Freundin Lucy getan haben. Damit ich Ruhe finde. Da! Da bist du endlich, Kerl, und du gehörst mir! Ja, Schafe! Ihr glaubt, ich habe keinen Ruheort mehr! Ihr werdet schon sehen, wohin euch das bringt! Eure süßen Frauen gehören mir bereits! Hölle und zurück! Achtung! Zurück! Den Rückweg versperren! Los, in den Hof! Runter! Ich mache euch noch alle zu meinen Kreaturen und eure Frauen zu meinem Blutbrot! Wir werden ihn nie fangen, nie! Aber mein Freund, Freunde, er hat doch nur noch eine Kiste, um Ruhe zu finden. Ich habe hier eine geweihte, mir vom Bischof von Amsterdam anvertraute Hostie, die Ihnen bei Tageslicht Schutz bieten soll. Erlauben Sie, Mina? Ja, wenn Sie meinen. Ich lege sie auf Ihre Stirn, auf dass Sie... Mina! Sogar der Allmächtige scheut mich. Oh Gott, auch das noch. Weg damit, weg! Spätestens am jüngsten Tag wird Gott dieses Mal von Ihrer Stirn hinwegnehmen, Mina. Denn er blickt in Ihr Herz. Hypnotisieren? Aber warum, meine Liebe? Er hat ja gesagt, dass ich ihm folgen würde in meinen Gedanken, nachdem ich seinen... Ja, meine Liebe. Es ist nicht so, als ob ich fühlen würde, dass er um mich ist, jetzt, und mich gefangen hält. Aber ich komme in meinen Gedanken auch nicht los von ihm. Und es könnte doch sein, dass er Macht über mich hat, über mein Innerstes. Also muss er gefunden werden. Oh, meine liebe Mina, was sind Sie für ein prächtiges Geschöpf. Ein wahres Wunder unter uns Erdenkindern. Ich Dann lassen Sie es uns gleich tun. Ihr Mann ist einverstanden. Ja. Sind Sie bereit? Ja. Meine Taschenuhr. Ich lasse sie sanft schwingen. Folgen Sie ihr mit dem Blick. So. Ich zähle, Mina. Und bei fünf schlafen Sie ein. Sie werden mich aber hören. Wenn ich rückwärts zähle, wachen Sie auf und werden sich an nichts erinnern. Ich beginne jetzt langsam zu zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sie schlafen. Können Sie mich hören? Ich höre Sie. Ich möchte jetzt, dass Sie tief in sich hineingehen, in Ihr Inneres. Tief, ganz tief. Sehen Sie da etwas? Es ist dunkel. Ich höre Wasser. Wasser? Was noch? Sanfte Wellen. Draußen. Und Schritte von Männern über mir. Ja, und eine Kette. Das Rasseln einer großen Kette. Genug. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Sie sind wieder wach? Paris. Straßburg. München. Wien. Budapest. Ich habe nicht den leisesten Zweifel, dass er an Bord ist. Und dass das Schiff bereits Anker gelichtet hat. Mina hat Ketten gehört. Wie finden wir heraus, welches Schiff? Lloyd. Verzeihung? Lloyd registriert jedes einzelne Schiff im Hafen von London, wann es angelegt und wann es abgelegt hat. Prächtig. Er weiß, dass sein Spiel hier verloren ist und hat seine letzte Kiste mit an Bord genommen. Sie ist seine Ruhestätte auf der Fahrt nach Hause. Er denkt, er ist uns entkommen. Aber wir werden ihm folgen und ihn zur Strecke bringen, Freunde. Also finden Sie bei Lloyd das Nötige heraus? Aber wozu, Professor van Helsing? Wenn er doch dabei ist, das Land zu verlassen. Ganz recht. Weil wir es nicht zulassen dürfen, meine Lieben, dass er noch Jahrhunderte weiter sein Unwesen treibt. Und weil er Sie, Mina, noch nicht aus seiner Gewalt entlassen hat. Noch tragen Sie die Spuren an Ihrem Hals. Noch tragen Sie das Mal auf Ihrer Stirn. Warner! Warner! Die Katharina kommt. Ja, ja, kommt immer. Wann? Wer will das sagen? Das Wetter, die See. Wertvolle Tage gingen mit Warten verloren. Ich bin besorgt, Jack. Von Mina ist nichts zu erfahren. Sie müsste in Trance doch zu erkennen geben, dass er sich nähert. Und ihre Zähne... Ich kann keine Veränderung bemerken. Aber wir müssen aufpassen. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Zeitplan! Das ist ein Tremschiff, die Katharina. Legt an, wo es gerade gefragt ist. Wie nach Auftrag. Habe ich Nachricht bekommen, dass er geht nach Galatsch. Ja. Galatsch. Galatsch. Wo ist Galatsch? Eine Kiste, Kapitän. Ein Gentleman mit einer Kiste. Trinken Sie ein Glas mit? Danke, wir sind sehr in Eile. Ja, wie Sie wollen. Wie gesagt, eine... Kiste. Verflucht sei das Ding bis in alle Ewigkeit. Ich habe einen Mart verloren auf der Fahrt und zwei Matrosen. Einer hat einen Ausdruck im Gesicht, als hätte er in die Hölle gesehen. Das könnte nicht stimmen. Kapitän, wer hat die Fracht in Empfang genommen? Wie heißt der Agent? Wo finden wir ihn? Er heißt... Ja, egal wie er heißt. Aber finden können Sie ihn trotzdem, Gentlemen. Auf dem Friedhof. Aber sehen Sie gut hin. Sonst verwechseln Sie ihn mit dem toten Schaf, die Kehle aufgerissen. Kein Tropfen Blut mehr, der ganze Kerl. Und die Kiste? Schluss mit dem vermaledeiten Ding. Ich hab sie ausgeladen, wie es mein Auftrag war. Und will von nichts mehr was wissen. Nur noch, wie ich am schnellsten von ihr wegkomme. Nicht doch ein Glas, die Herren? Echter Highland-Malz, nein? Danke. Auch recht. Hol sie, der Teufel. Wir müssen uns in mehrere Gruppen teilen. Zersplittern wir nicht unsere Kräfte? Wir verteilen das Risiko. Wir könnten irgendwo stecken bleiben. Er weiß, dass wir hinter ihm her sind und wird versuchen, auf schnellstmöglichem Weg sein Schloss zu erreichen. Welcher ist der schnellste? Mina hat in der letzten Seance wieder nur von Wasser gesprochen. Der Fluss? Wir wissen es nicht. Vielleicht auch ein kleineres, nicht schiffbares Gewässer entlang dem Weg? So oder so. Alles hängt davon ab, dass wir vor ihm dort sind. Also, haben Sie das Boot schon angesehen? Prachtvolles kleines Ding. Dampfgetrieben. Auf einer Glasgower Werft gebaut. Weiß der Geier, wie es den Weg hierher gefunden hat. Ja, Professor, ja. Angesehen und vom Fleck weggekauft. Bravo. Dann wollen wir uns jetzt die Karte vornehmen. Nachdem Helsings Idee am Ende allseits zugestimmt worden war, verteilten wir uns hier so. Die Bistritscher? Arthur und Jonathan sollten den Weg auf dem Fluss nehmen. Freund Quincy und ich würden uns beritten machen und Van Helsing würde Mina in seinen Schutz nehmen und mit ihr eine Kutsche benutzen. Hatten so ein Boot auf Windermere. Mein Vater war ganz verrückt auf alles, was mit Dampf zu tun hatte. Prachtvoll. Na, Jonathan? So stumm? Ich muss an meine erste Reise zu Draculas Schloss denken. In einer Kutsche. Über holprige Wege. Oh ja, aber wir kriegen ihn. Wir kriegen den Kerl. Ob wir den Pferden eine Pause gönnen, Quincy? Eine Stunde können wir ihnen noch zumuten, denke ich. Dann müssen wir uns für die Nacht sowieso einen geschützten Platz suchen. Schneewolken. So schon düster genug, die Landschaft. Ich muss an Mina denken. Ich auch. Van Helsing hatte den Eindruck, als wir uns trennten, dass sie sich ihm entzog. Nicht mehr ganz erreichbar war. Ich hab's gespürt. Voran! Hier können wir nicht bleiben! Schlafen Sie. Oh nein. Meine Angst ist viel zu groß. Ich weiß aus dem Tagebuch meines Mannes, was uns erwartet. Wären wir nur nicht hergekommen. Aber ihr Leben, Mina. Wir müssen es dem Monster entreißen. Wir sind in Gottes Hand. Was haben die Leute zu sagen gewusst? Die waren nicht die freundlichsten. Einer von den jungen Männern sagte etwas von einem flachen Boot, das mit einer Last flussaufwärts fährt. Aber die anderen haben mich nicht ausreden lassen. Ach, können wir nicht schneller machen mit diesem verdammten Kahn? Die Strömung ist zu stark. Wir sind auf Grund gelaufen. Nur eine Sandbank. Aber es ist eine runde Arbeit, das Boot wieder flott zu bekommen. Oh Gott, Mina! Nicht zu sehen von den beiden. Das da vorn dürfte die Bistritscher Schlucht sein. An ihrem Eingang wollten wir Arthur und Jonathan treffen. Wir können nicht auf sie warten. Los. Sehen Sie, Professor? Es beginnt zu schneien. Dünne Flocken noch. Ist Ihnen warm genug? Ich bin ja begraben in Pelzen. Aber ich bin müde. Ich möchte schlafen. Schlafen. Wir kommen näher. Und näher. Wie wissen Sie das? Ich weiß es. Hören Sie es nicht? Doch, ich höre es. Siehst du sie? Zigeuner. Und die Kiste. Sie laden sie von dem Boot auf einen Ochsenkarren. Wollen wir sie... 2 gegen 12? Nein. Wir müssen die anderen finden. Dann. November 4. Mich zu diesen für meinen treuen jungen Freund Dr. Jack Stewart bestimmten Aufzeichnungen entschlossen, falls wir scheitern und uns nicht mehr sehen sollten. Ich schreibe beim Schein eines Feuers, das ich mit Minas Hilfe entfacht und die ganze Nacht unterhalten habe. Wir sind den ganzen gestrigen Tag gereist, durch Gegenden, die immer einsamer und wilder wurden. Auf uralten, holprigen Straßen, unter einem grauen, voll schwerer Schneewolken hängenden Himmel. Einmal, als der Weg sich nach Erreichen eines Passes teilte und ich die Pferde anhielt, erwachte Mina aus ihrem Halbschlaf und sagte, Dorthin geht der Weg. Auf meine Frage, woher sie das wisse, antwortete sie, Jonathan ist doch hier gefahren. Unterdessen war Schnee gefallen. Mina war wieder in ihren Halbschlaf zurückgesunken und auch mich übermannte die Müdigkeit. Als ich vom Geholper unserer Kutsche wachgerüttelt wurde, hatte sich alles stark verändert. Die drohenden Berge schienen weiter entfernt zu sein und wir befanden uns gegenüber einem steilen, von einem Schloss gekrönten Hügel, wie von Minas Mann beschrieben. Ich jubelte und fürchtete mich in einem, denn so oder so war das Ende greifbar geworden. Ich spannte aus, fütterte die Pferde, entzündete das Feuer und zog um den Platz, wo Mina sich niedergelassen hatte, einen dichten Ring fein zerkrümelter Hostien, um den Schutz so umfassend wie möglich zu machen. Mina saß regungslos da. Wollen Sie nicht näher ans Feuer rücken, Mina? Als ich mich ihr näherte, klammerte sie sich plötzlich an mich. Und ich fühlte, wie sie am ganzen Leib zitterte. Ich kann nicht. Ruhig, ganz ruhig. Meine Nähe wirkte beruhigend auf die Tiere, doch nur für einen Augenblick. Die Schneeflocken und der Nebel umtanzten uns. Und aus dem Gewirbel wurden schemenhaft Gestalten. Sie, von denen ich aus Jonathans Tagebuch wusste. Die üppigen Gestalten mit den hellen, stechenden Augen, den weißen Zähnen, den wollüstigen Lippen. Oh Gott, schütze uns. Komm, Schwester, komm zu uns. Schreckerfüllt wandte ich mich zu Mina um. Aber mein Herz flackerte froh auf wie die Flamme, als ich in ihren schönen Augen einen Ausdruck des Entsetzens und des Abscheus entdeckte. Sie gehörte ihnen nicht. Noch nicht. Und der von mir gezogene Kreis hielt stand. Was wir für die arme Lucy getan haben, muss auch für diese Geschöpfe getan werden. Ich soll allein bleiben? Es kann Ihnen nichts passieren. In diesem Ring und im Tageslicht, Mina. Ah, horchen Sie. Jack! Quincy! Van Helsing! Oh. Van Helsing! Mina! Sitzen Sie ab! Oh. Willkommen, Freunde. Gut, Sie zu sehen. Kommen Sie, wärmen Sie sich. Was gibt es Neues? Ein Trupp mit einem Dutzend Zigeunern und der Kiste folgt 2 Stunden hinter uns. 2 Stunden, gut. Er wird nicht durchkommen. Und mir bleibt noch Zeit, etwas zu tun. Mina weiß was. Darf ich Sie begleiten, Professor? Nein. Ich will es allein tun. Ich erreichte das Schloss, dessen Türen weit offen standen. Ich entsann mich des in Jonathan Harkers Tagebuch beschriebenen Wegs zur Kapelle. Die Luft war drückend. Es herrschte derselbe grässliche, schweflige Geruch wie in den Londoner Schlupfwinkeln des Grafen. Ich glaubte, ohnmächtig zu werden. Mein Gott, ja. Die 3 Särge. Und der große dort seiner. Ich stand vor der Ruhestätte des Königs der Vampire. Leer, wie erwartet. Und möge sie ihn nie wieder bergen. Säge, Skalpelle, Messer, Hammer, Pfähle. Gott sei mir gnädig. Oh Gott, diese wollüstige Schönheit. Voll Leben. Und mir war, als sei ich gekommen, um zu morden. Ich geriet in Erregung. Ich, Van Helsing, mit all meinem Hass. Und ein Verlangen erfüllte mich, das meine Kräfte zu lähmen schien. Ich verfiel in einen Schlaf wie mit offenen Augen. Was war das? Die Stimme Minas? Lucys? Da raffte ich alle Kräfte zusammen, mein schreckliches Werk zu vollenden. Da sind sie. Aber wo bleiben unsere Balken? Da. Zwischen den Bäumen. Weiter rechts. Das müssen sie sein. Ja, sie sind es. Jonathan! Kopf unten gelassen, Ma'am. Gleich gibt es hier Mord und Totschlag. Da ist der Trupp. Ja. Und da drüben sind auch Jonathan und Arthur. Aber wir können die Zigeuner nicht einfach niederschießen, Quincy. Einverstanden. Ein Warnschuss über ihre Köpfe also. Fertig? Ja. Mina, geben Sie mir Ihre Hand. Ja. Halt da! Sie wollen ins Schloss. Aber Sie werden uns nicht entkommen. Auf Sie! Achtung! Mein Gott, da! Die Kiste ist zu Boden gefallen. Und offen. Da liegt er. Diesmal ist er mein. Ich bin da. Ich komme mit, Quincy. Arthur, deckst du uns? Ja. Achtung. Weg da, Karle. Ah! Achtung, Quincy. Hinter Ihnen. Ah! Es hat mich erwischt, Jonathan. Aber bevor ich abkratze, muss Dracula dran glauben. Und wenn ich auf Knie zur Hölle und zurück kriechen muss. Gebt uns Deckung! Umdrehen! Drehen einer um! Die Zigeuner hatten unsere Übermacht erkannt und suchten das weiter. Wir traten näher und sahen den Grafen in der Kiste auf dem Boden liegen. Die Erde darin hatte sich durch den Sturz über seinen Körper gebreitet. In dem totenbleichen Gesicht glühten nur seine roten Augen, so wie sie jeden von uns angestarrt hatten. Die Dämmerung hatte sich herabgesenkt, und als diese Augen die am Horizont versinkende Sonne erblickten, leuchteten sie triumphierend auf. Aber im gleichen Moment fuhr Jonathans Jagdmesser blitzend hernieder und durchschnitt ihm die Kehle. Oh. Und nur einen Augenblick später bohrte sich Quincys Messer in sein Herz. Und es geschah das Wunder, dass vor unser aller Augen der Körper Draculas zu Staub zerfiel. Das Schloss lag im Licht der untergehenden Sonne und die Umrisse der brüchigen Zinnen standen schroff gegen den Abendhimmel. Quincy Morris war zu Boden gesunken. Zwischen den Fingern der Hand, die er auf die Brust gepresst hielt, quoll Blut hervor. Alle knieten um ihn. Mina stützte seinen Kopf mit ihren Händen. Er muss den immer noch angstvollen Ausdruck in ihrem Gesicht bemerkt haben. Ich bin glücklich, dass ich Ihnen zu Diensten sein konnte. Ma'am. Mein lieber Freund. Oh Gott, dafür sterbe ich gern. Seht doch. Seht. In den letzten Strahlen der sinkenden Sonne erkannten wir, dass der Fluch von Mina gewichen war. Ihre Stirn zeigte sich wieder makellos, wie der Schnee um uns. Und wir standen schweigend um den ritterlichen Freund, als er mit einem Lächeln verschied. Bram Stokers Dracula, Teil 3, in einer Bearbeitung von Nick McCarthy, aus dem Englischen von Hubert von Bechtholzheim. Es sprachen Mina, Katharina Palm, Lucy, Daniela Hoffmann, Jonathan, Lutz Herkenrath, Suart, Matthias Hase, Quincy, Christoph Zapatka, Van Helsing, Gottfried John, sowie Nina Danzeisen, Mechthild Grossmann, Barbara Hinzen, Christian Korb, Thomas Lang, Volker Niederfahrenhorst, Tommy Pieper, Matthias Ponier, Karl-Heinz Tafel und Martin Reinke als Dracula. Ton und Technik Theresia Singer und Elke Tratnik. Regieassistenz Jörg Schlüter. Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 1995.